D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Die Künstlerin Anna Gensler aus Washington D.C., die hatte nach ein paar Monaten Tinder mal die Schnauze richtig voll. Sie hat nämlich ziemlich viele, naja, sexuell sehr anzügliche Anmachen da so bekommen. So wirklich also allerunterste Schublade. War dann aber nicht nur genervt, sondern hat sich gedacht, Leute, euch zeige ich. Sie hat nämlich dann einfach mal diese Tinder-Typen, die sie da so geärgert haben, gezeichnet. Ja, man muss sagen, sehr gut gezeichnet sogar. Anna Gensler ist ja, wie gesagt, auch Künstlerin, aber die Männer, wie sie die dargestellt hat, das war immer nackt und in eher erbärmlichen Posen. Und die hat sie dann bei Instagram auch noch gepostet. Ja. Sie hat einen eigenen Account dazu, Granny Pants. Der hat mittlerweile über 40.000 Follower. Man könnte sagen, das zeigt, wie man als Frau sehr selbstbewusst und durchaus auch humorvoll mit üblen Anmachen umgehen kann. Und Anna Gensler macht das auch sehr, naja, sie beschreibt auch, wie man das selber umsetzen könnte. Martina Schulte hat sich das angesehen. Das ist so eine Art in drei Schritten zu einem lustigen Post, oder? Genau, also auf ihrem Profil hat sie ihre Three-Step-Tinder-Survival-Methode sehr lustig beschrieben. Nämlich erstens, ein Mann schickt dir eine krude Anmache übers Netz. Zweitens, male ihn nackt. Drittens, schicke dem glücklichen Typen ein Porträt und freue dich über seine Reaktion. Und du hast es ja schon gesagt, in diesen Zeichnungen lässt sie die Männer dann gerne etwas dicklich aussehen und sagen wir mal, nicht besonders gut ausgestattet. Sad Naked nennt sie das. Mhm. Ich habe hier mal ein paar, ich habe dir mal hier ein Beispiel mitgebracht von diesem Typ mit der Chicken Farm. Mit der Chicken Farm. Nico, 19 ist er, ne? Er hat ihr geschrieben, arbeitest du auf einer Hühnerfarm? Du siehst so aus, als könntest du mit einem, Kock umgehen. Und das heißt eben im Englischen ja auch Schwanz, ne? Genau. Und wenn du jetzt mal die Zeichnung anguckst, ich meine, er sieht schon echt ziemlich erbärmlich aus. Er sieht jetzt auch echt nicht gerade so frustriert aus. Frustriert sieht er aus. Ja. Und irgendwie ein bisschen, also wäre ein bisschen grenzdebil. So sieht er auch aus vom Ausdruck her, finde ich persönlich. Und diese Zeichnung, die sie halt gemacht hat auf diesem Account, diese Sprüche, auf denen die beruhen, die sind halt auch wirklich also absurdest von, oh, du siehst anatomisch nach genau dem aus, wonach ich suche, bis zu dem alten Klassiker. Ich wette, du bist total eng bis zu Your boobs are even nicer than my mom's, wo man auch denkt, wer schreibt sowas als erste, also als Eröffnungsline bei Tinder? Ja, sind Sprüche, auf die man natürlich nicht reagieren muss, aber kann, so wie Anna das gemacht hat. Wie reagieren denn die Männer, wenn Anna ihnen diese etwas traurig aussehende Nackedall-Zeichnung zurückschickt? Also da sind die unterschiedlichsten Reaktionen, aber sie hat unter anderem sogar Todesdrohungen bekommen von Leuten, die so beleidigt und sauer waren, dass sie gedacht haben, so, wow, dir zeigen wir es so richtig. Es gab Leute, die belustigt waren, hat sie das Leid erzählt. Einige haben sie einfach nur als Bitch beschimpft. Und sie hat dann auch richtige Diskussionen mit denen angefangen. Also einer schreibt ihr zum Beispiel zurück, du bist ja total creepy, dass Männer Frauen wollen, das ist doch der einzige Grund, dass du überhaupt lebst, das ist die Natur. Und sie fragt dann zurück, also für Männer ist es natürlich ein creepy Predator zu sein, aber nicht für Frauen. Und er antwortet dann, ja, so könnte man es sagen. Und gab es auch nachdenkliche Reaktionen von männlicher Seite? Gab es auch, aber die waren, glaube ich, eher in der Minderzahl. Der Neon hat Anna Gensler erzählt von einem Typen, der sich tatsächlich entschuldigt hat und der auch gesagt hat, dass er diese Bloßstellung wohl verdient habe. Er hat jetzt irgendwie auch eingesehen, dass man Frauen nicht so als Objekt darstellen sollte. Ein anderer aber, der hat direkt in der Eröffnungsline sie mal gleich zum Moralverkehr eingeladen und nachdem er dann die Zeichnung erhalten hat, hat er dann auch erstmal mit ihr hin und her gemeldet, so, ah ja, ich verstehe ja, du findest also nicht so, war so ein bisschen verständnisvoll und dann zum Schluss, war dann die letzte Frage, ja, also jetzt sag mal im Ernst, willst du mir einblasen? Okay. Warum, also die Anna will ja vielleicht ja auch herausfinden, warum die Typen überhaupt sowas schicken. Also man ist bei Tinder, man kriegt so anzügliche, sexuelle, unterste Schublade-Niveau-Kommentare. Hat sie eine Antwort gefunden durch ihre auch mehr oder weniger geglückten Dialoge mit den Typen, die ihr sowas geschickt haben? Also sie sagt, sie glaubt zwar, dass die Anonymität im Netz auf jeden Fall was damit zu tun hat, also dass nicht so viele Männer solche Hook-Up-Lines in der Bar oder im Café benutzen würden, was natürlich auch vorkommt. Aber sie sagt halt, dieses ganze Phänomen lasse sie halt absolut ratlos zurück. Der BuzzFeed hat sie erzählt, also vor allen Dingen den Typen, die so richtig creepy seien, denen wäre halt so ziemlich alles egal. Die denken halt so, das Mädchen hat zwei Arme und zwei Beine. Also eigentlich alles total wurscht. Und sie meint, das Projekt hätte ihr zwar total viel Spaß gemacht, aber sie habe eigentlich immer noch nicht so richtig verstanden, warum Männer Frauen auf Online-Dating-Seiten so herabwürdigend behandeln. Schaut euch an, was Anna Gensler damit gemacht hat. Granny Pants heißt bei Instagram ihr Account. Wenn sie anzügliche Tinder-Anmachsprüche bekommen hat, dann hat sie den Männern eine entsprechende Zeichnung schön zurückgeschickt und einen flotten Spruch dazu. Und wie die Männer reagiert haben, könnt ihr euch anschauen. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?